Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Und wir möchten jetzt einer englischen Schriftstellerin zum 100. Geburtstag gratulieren, deren Bücher einen wirklich unglaublich in Bann ziehen. Patricia Highsmith, die war wirklich eine Meisterin des Nachdenkens über das Böse im Menschen. Ihren Durchbruch hat sie 1950 geschafft mit ihrem Roman damals Zwei Fremde im Zug. Der wurde dann von Hitchcock verfilmt. Haben Sie niemals das Gefühl gehabt, Sie möchten jemanden umbringen? Nein. Ich sehe es Ihnen an. Warum geben Sie es nicht zu? Ich bin da eben anders. Da irren Sie sich sehr. Jeder Mensch kann zum Mörder werden. Jeder Mensch kann zum Mörder werden. Ist das so? Christina Weiß, mein Gast, ehemalige Kulturstaatsministerin. Frau Weiß, ist das so? Ich bin geschult in der Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Da gehört Patricia Highsmith dazu. Und ich kann ihr nur recht geben. Er liegt auch der Faszination des Abgründigen der menschlichen Psyche, wie die meisten Künstler dieser Zeit. Und das sind auch, sie ist auch Künstlerin, sie ist keine nur Kriminalautorin. Für sie sind das auch die Obsessionen, die zählen. Also der Mensch, jeder Mensch, kann ein Motiv zu bösen Taten erliegen bei zum Beispiel Neidgefühl oder Missgunst oder gekränkt sein oder sich einfach herabgesetzt fühlen. Und das führt ganz schnell und jeden von uns zu einer, jetzt sagen wir es mal so, bösen Tat. Aber es führt dann auch ganz schnell, wenn diese Tat geschehen ist, zu einer, das ist eben bei den Roleplay-Romanen so, zu einer unglaublichen Lüge als Lebensprinzip. Aber ich weiß nicht, ob es jeden von uns zu so einer Tat führt. Also ich meine, man hat wahrscheinlich, jeder hat böse sozusagen Impulse, aber dann ist ja die Frage, ob man die auch wirklich ausführt. Nein, wir haben ja alle antrainierte Verfahren, um dem nicht zu erliegen. Mhm. Aber wir wissen doch alle im Kopf, was einem da schon mal für Gedanken durchschießen. Ja, klar. Also insofern ist das Böse wirklich in jedem Menschen. Und dann ist die Frage aber eben, was macht dann jemanden wirklich zum Mörder? Also wie kann das kommen? Ist das dann so, dass dann der Firnis nicht gut genug hält, also sozusagen der gesellschaftliche Firnis hier? Ich glaube, bei ihr sind das dann tatsächlich die Obsessionen, die jemand befallen. Also wenn einer gar nicht mehr wegdenken kann von dem, was ihn stört, also von seinem Neid. Oder es gibt da ja auch bei den Geschichten eine sadistische Turnlehrerin. Oder es gibt ständig unglaubliche Mutter-Tochter-Konflikte, die sie übrigens in ihrem Leben selbst auch so erfahren hat. Also das sind schon Obsessionen, die einem dann wirklich zum Äußersten treiben. Also ich wie das dann immer so ist, eine böse Tat erzeugt dann die nächste, weil man ja vertuschen muss und weil man wieder eine neue Lüge braucht, um nicht erwischt zu werden. Also es ist ein unglaublich komplexes System, was da in der menschlichen Psyche abgeht. Mhm. Ich habe übrigens auch gelesen, dass Sie als Achtjährige das Werk eines Psychiaters in der heimatlichen Bibliothek gefunden hat und verschlungen hat. Also sie hat mit 8 Jahren schon angefangen, über diese Abgründe des Menschen nachzudenken. Also ich habe zuletzt den Süßen Wahn gelesen und das ist ja tatsächlich so, dass sich da dieser Ingenieur eine Scheinwelt baut und zwar mit allem, was es braucht. Er richtet ein Haus ein und so und er liebt eine Frau, aber diese liebt ihn nicht und lässt ihn immer wieder abblitzen. Und er tut aber so, als könnte die morgen bei ihm auftauchen und mit ihm dieses gemeinsame Leben leben. Und ich war wirklich auch verblüfft, dass diese Sehnsucht, die Angst vor Verlust, die Sehnsucht danach auch eine Kontrolle zu haben, die er ja dann natürlich hat, weil er alles sich selber nur in seinem Kopf ausdenkt. Das sind natürlich tatsächlich alles Dinge, die man kennt, dieses allzu Menschliche, was sie beschreiben kann. Ne? Ja, auch die Lüge vor sich selbst, also die Lüge als Lebensprinzip. Wenn ich mich gut belüge, dann geht es mir vielleicht besser, als wenn ich der Wahrheit ins Auge blicke. Mhm. Aber das Böse insgesamt kommt wahrscheinlich einfach daher, man braucht das Böse, sag ich mal, in einer dualen Welt, damit es auch das Gute geben kann, oder? Das ist richtig, aber wir sind heute viel zu sehr dabei, zu denken, die Menschen seien im Prinzip gut. Es ist besser, man weiß, dass sie nicht im Prinzip gut sind, sondern dass sie das Gute erarbeiten müssen. Müssen Sie das tatsächlich? Also das ist ja ein uralter Streit. Kant, der sozusagen gesagt hat, die Quelle des Bösen liegt im Menschen selbst. Und Rousseau, der gesagt hat, der Mensch ist von Natur aus gut und wird erst durch die Zivilisation verdorben. Ich bin leider eher auf der Seite von Kant. Ausnahmsweise. Okay. Sonst liebe ich die Franzosen sehr. Und Sie sagen, das Gute muss man sich erarbeiten. Das muss man sich erarbeiten. Das hört sich jetzt hart an, aber das muss man entdecken und leben lernen. Patricia Highsmith hat das entdeckt, das Gute wie das Böse. 100 Jahre wäre sie heute alt geworden und wir haben ihr gratuliert.